Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir hatten ja schon eine Sendung, da ging es um die Drehung von Sternen, um die Drehung von Planeten, um die Drehung von Planeten um Sterne herum. Und dann war die Sendung zu Ende. Und deswegen machen wir heute noch eine zweite, nämlich es geht um die Drehung, um die Rotation von kosmischen Himmelskörpern, aber nicht mehr von Sternen und Planeten, sondern von Galaxien. Also heute die Sendung, warum rotieren Himmelskörper römisch 2? Warum rotieren Galaxien? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und Sie werden sehen, das ist ziemlich wichtig. Das muss man wissen, weil das ist entscheidend. Sie werden lachen. Das ist entscheidend für unsere Existenz. Die Frage, wieso rotieren die einen so und die anderen so? Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Galaxien. Es gibt die einen oder es gibt die anderen. Also die einen zum Beispiel sind Scheibengalaxien, sind Spiralgalaxien. So wie die, die Sie jetzt gleich sehen werden. Das ist eine riesengroße Spiralgalaxie, Ausdehnung, also 100.000 Lichtjahre, die Spiralarme drehen sich wie die Scheibe insgesamt mit einigen 100 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum rum. Ja. Und diese Scheibengalaxien sind Scheiben, das heißt, die sind sehr, sehr groß. Der Scheibenradius ist viel größer als die Scheibendicke. Diese Galaxien sind also diejenigen, die sich schnell drehen. Das sind die Schnelldreher, die Spiral- und Scheibengalaxien. Das müssen Sie sich merken, ne? Nicht vergessen. Dann gibt es die anderen. Das sind die elliptischen Galaxien. Die sind kreisrund. Und das ist jetzt keine Falschaufnahme. Die Kollegen hier im Studio haben gedacht, das wäre jetzt eine schlechte Aufnahme von der Sonne. Nee, nee, nee. Was Sie da sehen, ist auch eine Galaxie. Auch die hat eine Ausdehnung von 50 bis 100.000 Lichtjahren. Und das, man sieht nur deswegen so unglaublich hell aus, weil in einer elliptischen Galaxie die Sterne so unglaublich nah beieinander sind. Das Licht addiert sich und man kann die Sterne kaum noch voneinander unterscheiden. Nur am Rand sieht man die einzelnen Sterne noch. Und die elliptischen Galaxien, die drehen sich so gut wie überhaupt nicht. Ja? Weil es ja Ellipsen sind, es ist ja fast kreisrund, sind die quasi so dick, wie sie lang sind. Ja? Also das, was eine Kugel eben so ausmacht. Jetzt ist die entscheidende Frage, warum ist das so? Warum gibt es auf der einen Seite Galaxien, die sich wahnsinnig langsam drehen, elliptische, mit 50 Kilometer pro Sekunde, wird man sagen, das ist so gut wie nichts im Vergleich zur Geschwindigkeit, die die Sterne da drin haben, und dann die anderen, die sich so wahnsinnig schnell drehen. Das ist eine Frage an die Entstehung von Galaxien überhaupt. Wie entstehen eigentlich Galaxien und wie entsteht dann deren Drehung? Und da kann ich also auch nur eins sagen, so genau wissen wir das noch nicht. Da gibt es also mehr und mehr Daten, die aber sich in gewisser Weise auch ein bisschen widersprechen. Ich werde das mal versuchen zu sortieren. Wie stellt man sich vor, entsteht eine Galaxie? Naja, da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ja, eine Galaxie ist ja im Prinzip eine Ansammlung von Sternen. Sterne sind aber aus Gas zusammengebaut. Also lassen wir doch am Anfang mal eine große Gaswolke und die möge so eine Million Lichtjahre groß sein. Die soll jetzt mal langsam zu einer Galaxie werden. Da könnten wir jetzt genauso vorgehen wie bei den Sternen. Bei den Sternen hatten wir ja gesagt, Sterne entstehen in Gaswolken. Und wenn die Gaswolken also kontrahieren, zusammenfallen, der Drehimpuls, also die Drehung, die Achse, die beschreibt, worum sich eigentlich etwas dreht, beim Stern ist es ganz einfach, ja, der dreht um seine Achse rum, nicht? Die Drehung, die ist erhalten, ist eine Erhaltungsgröße, eine ganz wichtige Sache in der Physik, die kann nämlich nicht verschwinden. Und wenn also diese Wolke dann kontrahiert, dann würde sich die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Das ist die Sache mit dem Eiskunstläufer oder der Eiskunstläuferin. Wenn also hier die Arme angezogen werden, dann drehen die sich ja schneller. Diese Geschichte kennen wir ja. Also könnten wir jetzt bei der Galaxie genauso machen. Wir haben also eine riesengroße Wolke, die aus, sagen wir mal an der Stelle, unerfindlichen Gründen einfach anfängt, in sich zusammenzufallen. So. Und dabei wird sie immer schneller und immer schneller, dreht sich immer schneller und immer schneller. Vorausgesetzt, sie hat am Anfang schon mal so ein bisschen so einen Drehimpuls gehabt, also so ein bisschen angestoßen worden von anderen Gaswolken, ganz, ganz früh, so 200 Millionen Jahre nach dem Urknall, momentan ist so der Stand der Dinge. Und dann hätte das Ding seinen Drehimpuls. Ja, müsste ja eigentlich schnell drehen. Müssen sich ja eigentlich alle Galaxien schnell drehen. Das stimmt ja nicht. Offenbar stimmt es ja nicht. Was ist denn daran falsch? Wie so oft in den Naturwissenschaften ist es ja immer die Auseinandersetzung zwischen Theorie, also dem, was wir uns vorstellen, was nach unseren physikalischen Gesetzen, die wir meinen, gefunden zu haben, was da richtig sein soll, und den Fakten. Nicht immer ist es so, dass Theorie und Experiment übereinstimmen, sondern im Gegenteil. Oft ist es so, dass das Experiment sagt, Theorie, du bist falsch. In dem Fall haben die Experimente, das heißt, wir Astronomen machen ja keine Experimente, unsere Objekte der Begierde, die zeigen sich uns ja nur durch ihre Strahlung. Das heißt, wir können ja nichts dran machen. Wir können eigentlich nur beobachten, Strahlung empfangen. Und so zeigen also unsere astronomischen Experimente, also unsere Beobachtungen, dass offenbar viele Galaxien gar nicht so entstanden sein können aus einer großen Wolke, die dann da kollabiert ist. Sondern es zeigt sich, dass es früher viel, viel mehr kleine Galaxien gab. Ja? Und diese kleinen Galaxien haben sich offenbar gegenseitig so stark angezogen, dass daraus die großen Galaxien entstanden sind. Und da gibt's, also die Beobachtungen zeigen eine Riesenmenge an kleinen, sogenannten blauen Zwerggalaxien. Blau deswegen, weil die machen wahnsinnig viele Sterne am Anfang, sehr helle, blaue Sterne. Und danach waren die weg, offenbar. Wo waren sie, sind sie denn hingekommen? Zum Beispiel die Zählungen aus dem frühen Kosmos ergeben, dass zwischen der Milchstraße, also unserer Galaxis, und Andromeda, der nächsten größeren Galaxie, die ist 2,25 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, dass zwischen diesen beiden Galaxien einige tausend Zwerggalaxien existiert haben müssen. Ja, wo sind die denn alle hin? Ich meine, die Milchstraße ist eine Scheibengalaxie, Andromeda ist auch eine Scheibengalaxie und beide drehen sich ganz ordentlich. Also mit 250 Kilometer pro Sekunde um ihre Achse rum. Ja, wo sind denn die ganzen Zwerge hin? Und vor allen Dingen, wie ist das eigentlich passiert, wenn man also jetzt so viele kleine Galaxien hat, da kann die eine kann sich so rumdrehen, die andere kann sich so rumdrehen und die dritte so rum, wenn man die alle addiert, wieso kommt es denn dann zu einem Gesamtdrehimpuls, der dann tatsächlich dazu führt, dass so eine Scheibengalaxie aufkommt? Und das, dazu brauchte man Computer. Also hat man die Beobachtungen genommen und hat sie als, ja, als Testfall für Computersimulationen genommen. Und dabei stellt sich raus, dass bei den Galaxien, die später mal Scheibengalaxien werden, diese ganzen kleinen Begleiter, die da aufgefressen werden von der großen Galaxie, da werden diese kleinen Begleiter werden praktisch aufgestellt. Ja? Mit ihrem Drehimpulsvektor werden die aufgestellt. Also das heißt, die werden ausgerichtet. Und so erklärt sich, dass große Spiralgalaxien insgesamt einen sehr, sehr hohen Drehimpuls haben, ja, weil diese ganzen kleinen Begleiter in diesem Gravitationspotenzial, um dieses Wort mal zu benutzen, in diesem aufgestellt werden und dann aufgefuttert werden, aufgefressen werden. Und noch heute hat ja die Milchstraße ein paar Begleiter, Magellanische Wolken zum Beispiel, die also jetzt schon seit etlichen Millionen, Hunderten von Millionen Jahren um die Milchstraße herumsausen. Irgendwann werden die aufgefressen werden und dann wird der Drehimpuls, der in dieser Galaxie steckt, sozusagen netto zur Milchstraße dazu addiert werden, ganz sicher. Ne? Jetzt ist aber so, wie ist das mit den elliptischen Galaxien? Was ist jetzt bei den elliptischen so anders, dass die sich überhaupt, oder kaum, sagen wir mal, kaum drehen? Da müssen wir nochmal einen Moment zurück zu den Scheibengalaxien. Bei den Scheibengalaxien ist es so, das sind eben Scheiben. Das heißt, die Bewegung, die Einzelbewegung der Sterne in den Scheiben ist viel, viel langsamer als ihre Rotationsbewegung um das Zentrum rum. Bei den Spiralgalaxien, elliptischen Galaxien ist ganz anders. Das sind also Kugeln. Das heißt, die Eigenbewegung der Sterne in dieser Kugel, dieser elliptischen Galaxie, das ist viel schneller als die Drehung. Ja, was ist denn da passiert? Das ist die wirkliche Dynamik, der dynamische Unterschied zwischen einer Scheibengalaxie, ne, wo die Bewegungen sehr langsam sind, aber die Rotation sehr hoch, und bei einer elliptischen, wo sich die Sterne quasi wie in so einem Bienenhaufen da bewegen. So, jetzt kommt's. Auch hier wieder das Experiment, also die Beobachtungen zeigen uns, elliptische Galaxien, meine Stimme wird tiefer, wir gehen also tiefer in den Gravitationspotenzial hinein, elliptische Galaxien sitzen oft im Zentrum eines Galaxienhaufens. Tausende von Galaxien in einem Galaxienhaufen und in der Mitte, wie so eine Spinne im Netz, also wissen Sie, worauf ich hinaus will, sitzt eine riesengroße elliptische Galaxie. Und die hat im Laufe der Jahrmilliarden alles an kleinen Galaxien aufgefressen, was in der Nähe war. Ja? Die Gravitation, so wie die Sonne die Planeten hält, nur die Planeten haben einen hohen Drehimpuls, die können nicht reinfallen in die Sonne, die können auch nicht weg, die liegen ja genau auf diesen Bahnen. Aber eine kleine Zwerggalaxie, die nicht genügend Bahndrehimpuls hat, um diese große Ellipse herum zu rotieren, die fällt da einfach rein. Und weil diese elliptischen Galaxien so wahnsinnig schwer sind, also viel Masse haben, stürzen diese ganzen kleinen, oder bei der Verschmelzung stürzen diese kleinen Zwerggalaxien in dieses Zentrum rein und es bleibt gar keine Zeit mehr für die Drehimpulsvektoren, also für die Ausrichtung des Drehimpulses. Das bleibt überhaupt nicht mehr. Sondern was da reinrauscht, das hat irgendeinen Drehimpuls. Und weil sich eben diese Richtungsinformation addiert oder subtrahiert, je nach der Richtung, ja, also zwei Drehimpulse, die so sind, machen Drehimpuls 0. Nicht? Also die stürzen da rein Und auf die Art und Weise geht wahnsinnig viel Drehimpuls verloren. Und die ganze Geschichte im Innern ist ein, wie wir sagen, dynamisch heißes System, weil nämlich die Sterne sich mit ein paar hundert Kilometer pro Sekunde in dieser Galaxie bewegen, werden sie sich kaum drehen. Bei der Scheibengalaxie ganz anders. Ja. Die ist es dynamisch kalt. Die Sterne haben geringe Bewegungen senkrecht zur Scheibe, aber wahnsinnige Rotationsbewegungen. So, das waren jetzt die Gründe. Was für Konsequenzen hat das? Die Konsequenzen sind wahnsinnig. Die Konsequenz ist nämlich, dass in elliptischen Galaxien praktisch alle Sterne auf einmal gemacht werden. Da stürzt der ganze Klimbatsch rein und es gibt eine außerordentlich homogene Sternbevölkerung in so einer elliptischen Galaxie. Die machen einmal einen großen Sternentstehungsausbruch und das war's. Ende. Die Sterne fusionieren da ihre Elemente vor sich hin, aus. Das ist ein großer Unterschied zu den Scheibengalaxien. Die Scheibengalaxien, da geht alles viel langsamer. Da bleibt viel Gas übrig und viel Gas wird in neue Sterngenerationen versetzt. Und da kommt es nämlich dann kommen wir ins Spiel. Wir sind ja das Resultat einer Milliarden Jahre alten Entwicklung. Unsere Sonne ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Da war die Milchstraße schon gut 9 Milliarden Jahre alt. Da war ja schon alles gelaufen in der Milchstraße. Denn da hatten bereits mehrere Sterngenerationen ihre Elemente ins interstellare Medium hineingeschossen. Die schweren Elemente, die Sie jetzt zum Beispiel hier sehen, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, ja, Phosphor, Calcium, Jod, Fluor, alles, kommt ja aus den Sternen. So einen Materiekreislauf gibt es in elliptischen Galaxien nicht. Das gibt es nur in Scheibengalaxien, in denen immer wieder neue Generationen von Sternen entstehen, in Gaswolken, die mit schweren Elementen von den vorhergehenden Generationen angefüllt worden sind. Das heißt, unsere Existenz hängt maßgeblich davon ab, dass es mindestens eine Galaxie gibt, die wahnsinnig schnell rotiert, wo das Gas langsam reingefüttert wird und sich ganze Generationen von Sternen entstehen müssen. Das heißt, unsere Existenz, jetzt mal ganz ehrlich, hängt davon ab, wie schnell unsere Milchstraße sich dreht. Wenn die eine elliptische Galaxie gewesen wäre, dann wären wir heute nicht da und die Sendung gäbe es nicht. Das Tolle ist ja, es gibt ja noch ganz andere Leute, die sich über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Und anstelle von Professor Lesch hören Sie jetzt mal, was Professor Kuckuck gesagt hat, als er im Zuge von Paris nach Lissabon einem jungen Mann gegenüber saß, der also voller Erstaunen ihm zuhörte und dann später in einem Buch aufschrieb, während die Erde, so hatte ich den Vorzug zu hören, sich um ihre Sonne tummele, tummelten sie und ihr Mond sich umeinander herum. Wobei unser ganzes örtliches Sonnensystem sich im Rahmen einer etwas weiteren, immer noch sehr örtlichen Sternenzusammengehörigkeit Bewegung mache, und zwar keine säumige. Nicht ohne, dass dieses Bezugssystem wieder mit krasser Geschwindigkeit, toll geschrieben, sich innerhalb der Milchstraße tummele, diese aber, unsere Milchstraße, in Bezug auf ihre entfernten Schwestern, mit ebenfalls unausdenkbarer Schnelle dahin treibe. Wo doch zu alledem diese fernsten materiellen Seinskomplexe so hurtig, dass der Flug eines Granatsplitters verglichen mit ihrer Fahrt nichts weiter als Stillstand sei, nach allen Richtungen auseinanderstöben ins Nichts, wohinein sie im Sturme Raum trügen und Zeit. Das stammt aus den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.